Zum 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas wurde am 21. Oktober im zentralen Arbeiterclubhaus in Pyongyang die Ausstellung der Erfolge bei der Arbeit des Verbandes eröffnet. Lee Il-Pan, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre und Mitglieder des Verbandes nahmen daran teil. Zur Schau gestellt sind über 110 Exponate von 52 Sorten und mehr als 120 Anschauungsmittel von Grundorganisationen des Verbandes aller Ebenen.